26. April 1945. Der Kampf um Berlin ging in die Endphase. Die Reichskanzlei lag den ganzen Tag unter Artilleriefeuer. Henschel musste zeitweise trotz ausreichender Filter die Frischluftventilatoren abschalten, da diese immer wieder Rauch ins Innere saugten. Trotz des Dauerbeschusses verbrachte ich meine Pausen weiterhin oben. Ich musste diesen Sarg einfach hin und wieder verlassen, sonst wäre ich vollends verrückt geworden. Wann ich Pause machte, bestimmte ich mittlerweile selbst. Ich musste mich nur mit Retzbach abstimmen. Auch an diesem Tag ging ich nach dem Mittagessen kurz in mein Dienstzimmer. Am Eingang zum Adjutantenflügel lag ein toter Volkssturmmann. Er musste wohl von herabstürzenden Trümmern während eines Luftangriffs getötet worden sein. Todmüde stieg ich über die Leiche und schleppte mich ins Bett. Es war mein letzter Gang nach oben, bevor Hitler starb. In den Abendstunden tauchten die Pilotin Hanna Reitsch und Heeres- und Luftwaffenoffizier Robert Ritter von Greim im Bunker auf. Hanna Reitsch war ein wahres Teufelsmädchen. Ich kannte die begabte und wagemutige Pilotin von mehreren Besuchen bei Hitler. Es war Hanna Reitsch, die von ihm 1944 ausgewählt worden war, den Fehler bei der V1 zu finden. Diese Vergeltungswaffe 1, auf der so große Hoffnungen geruht hatten, funktionierte nicht und der Fehler ließ sich nur im Einsatz feststellen. Es musste sich also jemand mit einer bemannten Sonderkonstruktion von dem Ding abschießen lassen. Als man Hitler Hanna Reitsch vorschlug, grummelte der kurz: »Kann das denn kein Mann machen?« Schließlich willigte er aber ein. Reitsch fand wenigstens eine der Ursachen der Fehlfunktion. Ein Kabel im Lenksystem der Rakete war unterbrochen. Allerdings gab es wohl noch eine ganze Reihe von anderen Problemen. Da der Flughafen Gatow längst eingenommen war, mussten Reitsch und Ritter von Greim mit ihrem Propellerflugzeug Fiesler Storch auf der Charlottenburger Chaussee landen, die 1935 in Ost-West-Achse umbenannt worden war. Greim hatte sich eine Beinverletzung zugezogen, als das Flugzeug bei der Landung unter Beschuss geriet. Auf einer Krankentrage liegend brachten ihn Kameraden an meinem Raum vorbei zu Hitler. Während die beiden miteinander sprachen, blieb Hanna Reitsch bei mir in der Telefonzentrale. Ich blickte auf das eiserne Kreuz erster Klasse, das auf ihrem Rollkragenpullover prangte. Goebbels Diener holte drei Weingläser und schenkte uns allen ein. Draußen tobte die letzte Schlacht dieses Krieges. Wir saßen hier in einer Art Kirchenstille und tranken ein Glas Wein. Irgendwann kam Frau Goebbels dazu und Hanna Reitsch zögerte nicht, sie auf die Kinder anzusprechen. Sie redete geradezu mit Engelszungen auf sie ein, die Mädchen und den Jungen ausfliegen zu lassen. Niemand müsse doch erfahren, wessen Kinder es seien. »Wenn es sein muss, fliege ich sogar 10-mal hin und her«, flehte sie. Schließlich wurde sie deutlich: »Was Sie für sich selbst entscheiden, ist ja Ihre Angelegenheit. Wenn Sie bei Ihrem Mann bleiben möchten, dann tun Sie das, aber die Kinder...« Es half alles nicht. Unterdessen war die Unterredung zwischen Hitler und Ritter von Greim beendet. Greim machte einen beinahe heiteren Eindruck, als er jetzt humpelnd herauskam. Hitler hatte ihn zum Feldmarschall und Chef der Luftwaffe befördert. Göring war damit abgesetzt und all seiner Ämter enthoben. Hitler ließ ihn später samt seiner Gefolgsleute auf dem Obersalzberg festsetzen. Greim und Hanna Reitsch verbrachten die Nacht im Vorbunker.